Ich friste in einem Loch unterm Dach, als armer Hund mein Dasein. Hab wenig zu essen, drum lieg ich oft wach und hungre bei Wasser mit Wein. Und starrt die nackte Wand mich auch an. Was macht das schon? Jetzt hängt ja daran ein Bild von ihr, sie schenkte es mir. Meine Bücher, die letzten Habseligkeiten, ich werde mit ihnen ins Pfandhaus gehen. Dort vermach ich sie den Leuten, die sie doch nicht zu lesen verstehen. Auch wenn sie mir nicht viel dafür geben, was macht das schon, dann lese ich eben die Briefe von ihr, sie schickte sie mir. Ich glaube, mein Fenster habe ich mal des Nachts im Suff zerschlagen. Mein Wirt will, dass ich den Schaden zahl, einen Streit mit ihm darf ich nicht wagen. Ich geb ihm den Schein und ist's auch mein letzter. Was macht das schon? Jetzt hängt vor dem Fenster ein Mantel von ihr, sie schenkte ihn mir. Ich friste in einem Loch unterm Dach, als armer Hund mein Dasein. Doch sie denkt an mich in ihrem Prunkgemach, denn ihr Mann ist alt und gemein. Ein Sonntagsjäger und Herrenreiter, was macht das schon? Ich brauch ja nichts weiter als das Herz von ihr, sie schenkte es mir.